Ein Sprecher des Koreanischen Komitees für Frieden in Asien und Pazifik veröffentlichte am 25. August eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Der US-Präsident Obama, der der Völkergemeinschaft eine kernwaffenfreie Welt versprochen hatte, inszeniert gegenwärtig, wo seine Amtszeit zu Ende geht, ein komisches Theater, in dem er eine nicht-präventive Anwendung der Kernwaffen erklären will. Die ganze Welt kritisiert es als eine weitere große Betrügerei. Die USA verbreiten das Gerücht, dass sie überprüfen, auf der UNO-Vollversammlung im nächsten Monat die nicht-präventive Anwendung der Kernwaffen zu erklären. Aber mit dieser Unverschämtheit können sie sich als Atomkriegsfanatiker, der die Welt in Angst vor nuklearem Krieg versetzt hat, und ihre extremen Verbrechen nicht verbergen. Dabei ekelerregend ist es, dass das südkoreanische Regime wegen des betrügerischen Schauspiels der USA sehr beunruhigt ist und sie um Nichtverzicht auf das Prinzip des atomaren Erstangriffs bittet. Das Regime hat keine Ahnung, dass die amerikanische Erklärung von der Nicht-Präventiv-Anwendung der Kernwaffen ein strategisches Täuschungsmanöver für einen atomaren Überraschungsangriff ist. So hat es Angst davor, dass der nukleare Schutzschirm der USA verschwinden könnte und klammerte sich schmackvoll an den Amerikanern. Das ist ein Profil des dummen und armen kolonialen Helfershelfers, der ohne Hilfe seines Herrn keine Minute am Leben bleiben kann. Damit gesteht das Regime vor aller Welt nochmals, dass es bis jetzt mit den USA einen präventiven Atomangriff gegen den Norden geplant und nur auf eine Gelegenheit für dessen Verwirklichung gewartet hat. Gerade die USA haben im neuen Jahrhundert die TVRK als die Achse des Bösen und als Ziel ihres präventiven Atomangriffs bestimmt und immer offener die Republik mit Atomwaffen bedroht. Insbesondere im April 2010 hat die Obama-Administration die TVRK als Objekt des nuklearen Erstangriffs wiederbestimmt und zusammen mit den südkoreanischen Marionetten den Plan für präventiven Atomangriff gegen die Republik ausgearbeitet und ihn bei den Kriegsübungen angewandt. Um vor der unaufhörlichen Drohung der USA mit nuklearem Krieg die Souveränität des Landes und das Existenzrecht der Nation zu schützen, hat die TVRK als gerechte Selbstverteidigungsmaßnahme die Kernwaffen entwickelt und sie unablässig verstärkt. Wenn die USA und Südkorea sich immer hartnäckiger mit den Atomkriegsprovokationen gegen die TVRK beschäftigen, so wird auch die selbstverteidigende atomare Abschreckungskraft der Republik immer stärker.